Kundgabe 5323. Empfangen durch Bertha Dudder am 24.02.1952. Gerechtigkeit. Ausgleich im Jenseits. Es gibt eine Gerechtigkeit. Es gibt einen Ausgleich. Wenn nicht auf Erden, dann im jenseitigen Reich, wo die Seele erntet, was sie gesät hat. Ihr Menschen, bedenket dies, dass niemand sich etwas nehmen kann, was ihm nicht zusteht, dass er für Heller und Pfennig Rechenschaft ablegen muss und dass er bezahlen muss, was er sich widerrechtlich angeeignet hat. Bedenket, ihr Menschen, dass ich euch nichts erlassen kann, weil ich ein gerechter Gott bin, und dass ihr darum euch mit großer Schuld belastet, die ihr glaubet, ungestraft sündigen zu können. Einmal kommt der Tag der Vergeltung für jeden, der auf Erden dahinlebt, ohne Skrupel, weil er nicht an mich als einen gerechten Gott glaubt und darum Sünde über Sünde anhäufet. Euer aller Erdenleben ist bald vorüber. Was euch bleibt, ist nur geistiges Gut. Und wehe, wer solches nicht aufweisen kann. Er wird nackt und arm drüben ankommen und in größtem Elend und in Finsternis umherirren. Und das ist der Ausgleich für das Leben auf der Erde, so es nicht gelebt wurde, nach meinem Willen, unter Beachtung des Gebotes der Liebe zu mir und dem Nächsten. So der Mensch nur an sich dachte und meinem Gegner zu gefallen lebte. So er im Weltgenuss schwelgte und seinen Leidenschaften und Trieben freien Lauf ließ. Wer nur an sich selbst dachte auf Erden, der wird verlassen drüben weilen, und niemand wird ihm eine Liebe antun, wie er selbst darben ließ, die auf Erden seine Hilfe benötigten. Er wird Heller und Pfennig bezahlen müssen, weil niemand seine Schuld für ihn zahlen kann, außer Jesus Christus, an den aber die Seele nicht glaubt, die völlig ohne Liebe war. Ihr Menschen, betrachtet von dieser Seite euer Erdenleben und wisset, dass ihr nicht skrupellos dahin leben dürfet, weil einmal das Leibesleben beendet ist und die Seele abtragen muss, was ihr an Schuld aufgebürdet wurde. Und wisset, dass alles, was ihr der Welt als Tribut gezahlt habt, der Seele entzogen wurde und ihrer Armut im jenseitigen Reich Folge davon ist. Wisset, dass es einen Ausgleich gibt für jede Stunde, die ihr meinem Gegner zujubelt, die ihr den Freuden der Welt huldigt und meiner gänzlich vergesset. Denn das Erdenleben ist euch gegeben zur Vollendung eurer Seele. Doch was tut ihr? Ihr versorget nur euren Körper. Ihr gebt ihm Erfüllung aller Wünsche. Ihr berauschet euch an weltlichen Vergnügungen. Ihr geht allzu willig in die Netze, die euch der Feind eurer Seelen stellt. Ihr nehmet der Seele und gebet dem Körper. Und ihr müsset es tausendfach bezahlen. Denn eure Not wird übergroß sein, so ihr in das geistige Reich eintretet, wo nur das bewertet wird, was sie an unvergänglichen Gütern mitbringt. Sie wird großen Mangel leiden, und niemand wird ihr helfen, wenn sie sich nicht an Jesus Christus wendet, von dem sie aber in ihrer Finsternis nichts weiß. Nur er kann ihr helfen. Doch Ewigkeiten können vergehen, bis der Seele die Erkenntnis kommt und sie sich an ihn wendet. Ewigkeiten kann sie ihre Schuld mit sich herumschleppen, weil meine Gerechtigkeit sie nicht entlasten kann, solange sie selbst mich nicht darum bittet. Amen.